Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Magnolia von Paul Thomas Anderson. Ja, ich habe ja jetzt auf Instagram eine Umfrage gemacht. Was wollt ihr für Inhalte sehen, nachdem dieses Jahr ja sehr kinofrei wird, so aller Voraussicht nach, und ich dementsprechend nur Januar, Februar noch Kinofilme gesehen habe und danach nichts mehr und auch niemand sonst und alles wird ja verschoben und wir kriegen dieses Jahr gefühlt gar keine Filme mehr, höchstens irgendwie vielleicht im September, Oktober dann nochmal. Und selbst dann muss man halt gucken, will man selber ins Kino gehen, ist es das wert? Und dementsprechend dachte ich mir, okay, jetzt ist es doch endlich Zeit, mal noch mehr Fokus auf entweder digitale produzierte Sachen zu legen, also Netflix-Sachen, oder eben, so wie der Podcast eigentlich mal angefangen hat, so Filme, die ich persönlich irgendwie wichtig finde oder sehenswert. Und ich habe das aber tatsächlich abgegeben, diese Entscheidung, habe die Hörer entscheiden lassen, insofern auch nur auf einer Plattform, muss man fairerweise sagen, nur auf Instagram. Aber da habe ich das Gefühl, sind die meisten noch am mitteilungsbedürftigsten und auf anderen Plattformen im Grunde eher nicht so richtig. Ja, dementsprechend habe ich gefragt, wollt ihr eher so ein bisschen Klassiker hören, Geheimtipps oder eben aktuelle Releases, die aber eben dann nicht aus dem Kino kommen, sondern eben Netflix und ja, etc. Zwei Drittel der Leute hat gesagt, nö, erzähl mal lieber so Klassiker, erzähl mal von Sachen, wo du sagst, okay, das sind so deine persönlichen Geheimtipps und solche Geschichten. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Ich bin eigentlich sehr froh mit der Entscheidung, weil ich mir tatsächlich nicht immer so viel finde, zumindest wenn es jetzt um Netflix-exklusive Sachen geht oder Amazon Prime-Exklusivproduktionen. Natürlich gibt es da dann ganz viele Filme, die die einkaufen oder die eben, wo die halt Lizenzen haben, damit die abspielen können. Und da habe ich auch einige Sachen, die ich mir angucken kann. Ich habe auch eine lange Watchlist, die ich vielleicht die nächsten Monate endlich abarbeiten werde. Und auch davon wird es immer mal wieder was geben. Also ich werde jetzt nicht exklusiv aufgrund einer einzigen Social-Media-Umfrage nur noch eine bestimmte Art von Inhalt machen. Und ich möchte ja immer noch alle Leute, die diesen Podcast gerne hören, auch all diese Leute gerne erreichen. Und ja, deswegen versuche ich so ein bisschen jetzt eine Mischung zu machen. Vielleicht immer so eben so ein bisschen der Umfrage entsprechend zwei Drittel mal so ein paar Klassiker, mal ein paar so Sachen, die ich persönlich sehr gut finde. Und eben aber auch natürlich immer wieder aktuelle Filme einstreuen, die dann vielleicht vom letzten Jahr sind oder sowas in der Art. Genau. Angefangen das Ganze mit Magnolia von Paul Thomas Anderson. Die meisten werden den Film, glaube ich, nicht kennen. Und dabei ist es jetzt nicht unbedingt ein super, super krasser Indie-Nischenflick oder sowas. Also Paul Thomas Anderson ist für Leute, die sich mit Film und mit der ganzen Bandbreite von Film, Kunst beschäftigen, überhaupt kein Geheimtipp. Also es ist ein sehr bekannter Regisseur, der sehr Oscar-würdige Filme immer macht. Also da ist er regelmäßig nominiert. Wenn ein Film von ihm rauskommt, kriegt er meistens in irgendeiner Kategorie irgendeine Nominierung, ob das jetzt für einen Darsteller ist oder für Regie oder bester Film sogar. Ich könnte jetzt ein paar Filme von ihm nennen und die meisten davon hat dann trotzdem wahrscheinlich keiner der Hörer gesehen. Das liegt einfach daran, dass er in einem sehr bestimmten Spektrum, glaube ich, beliebt ist. Und ich mag Paul Thomas Anderson sehr gern. Ich mag nicht alle seine Filme, aber er hat eine sehr schöne Bandbreite und meistens hat er sehr, ja, große, lange, epochale Filme, die also zumindest von der Inszenierungsart auch sehr episch sind und dramatisch. Und es sind wirklich so diese ganz klassischen Oscar-Dramen auch. Und ja, Magnolia ist von 99, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es ist also jetzt kein in dem Sinne Klassiker, so wie Citizen Kane oder irgendwelche anderen Sachen, die halt wirklich so aus den 50er, 60ern oder so stammen. Nein, es ist dementsprechend natürlich ein nicht ganz so alter Film. Und damit reden wir dann aber dann trotzdem von, dass er schon das 20 Jahre jetzt auf dem Buckel hat. Und ja, worum geht's in Magnolia? Also es ist ein Episodenfilm, um das mal ganz vorneweg zu sagen. Es sind viele kleine Geschichten, die zusammenlaufen. Und ich bin auf Magnolia jetzt wieder gestoßen oder hatte wieder Lust, ihn zu gucken, weil ich im privaten Rahmen wieder ein klassisches Gespräch, ein Filmgespräch geführt habe. Und zwar über die Talente und das Können von Tom Cruise. Tom Cruise ist ja ein kontroverser Mann, das kann man, glaube ich, mal so sagen. Ich bin auch der Meinung, dass dieser Typ im Privatleben komplett irre ist. Und ich weiß nicht, wofür er steht. Im Sinne von Scientology, was eine sehr, sehr zweifelhafte und wahrscheinlich sehr gefährliche Organisation ist. Das Wort Sekte fällt hier immer wieder und das ist, glaube ich, auch offiziell so betitelt in Deutschland, dass Scientology eine Sekte ist und deswegen hier auch nicht praktiziert werden darf. Und da ist er ja sehr, sehr weit oben mit dabei. Und alles, was man sonst auch von Tom Cruise privat hört, ich glaube, das ist ein komplett Irrer. Und ja, deswegen gibt es da immer wieder die Diskussion, so Tom Cruise, kann man da privat leben oder private Personen, soweit man sie denn mitbekommt in den Medien, trennen von dem Künstler? Und Tom Cruise, da fiel es mir nie schwer, das zu trennen. Zum einen natürlich, weil es kommt immer darauf an, was wird jemandem vorgeworfen im privaten Rahmen. Tom Cruise wird sehr viel vorgeworfen. Wenig davon ist jetzt belegbar, sage ich mal, im juristischen Sinne. Und deswegen tue ich mich da jetzt noch mal weniger schwer, sage ich, das jetzt zu trennen und zu sagen, okay, ich kann den trotzdem für sein künstlerisches Schaffen schätzen und kann das trotzdem gut finden und kann aber deswegen trotzdem sagen, okay, der Typ ist aber ansonsten wahrscheinlich komplett irre und ich möchte nichts mit dem zu tun haben und ich finde es auch nicht lobenswert, wie der sich als Person öffentlichen Lebens inszeniert und was er tut. Also rein bezogen auf seine Schauspielerei fand ich ihn wirklich immer sehr, sehr gut und ich habe wirklich über die Jahre, ich glaube, über keinen anderen Schauspieler habe ich so viele Diskussionen geführt, wie über Tom Cruise, was eben sein Können angeht und viele mögen ihn nicht. Also ich habe das geht wirklich schon, wahrscheinlich jetzt auch schon 15 Jahre zurück, Diskussionen darüber, wie gut er ist und was er taugt. Und das Problem ist immer in diesen Gesprächen, wenn man über Tom Cruise spricht, frage ich da auch immer relativ früh, welche Filme denn mein Gegenüber von Tom Cruise jetzt gesehen hat oder welche Filme er zumindest mit Tom Cruise verbindet. Und Tom Cruise ist heute vor allem bekannt für seine Actionfilme. Also ja, das ist das, was er auch am meisten in den letzten Jahren macht. Unzählige Mission Impossible-Fortsetzungen, die für mich auch eine Daseinsberechtigung haben. Also das, jemand, der alle Folgen aus diesem Podcast kennt, weiß, dass ich das auch absolut lobenswert finde und ich finde toll, was er in seinen Filmen macht an Stunts, weil das natürlich viel ausmacht, wenn ich den Schauspieler zeigen kann, der den Stunt macht, anstatt dass ich das geschickt so drehen muss, dass es ein Stuntman ist und man das nicht erkennt. Und das ist für mich eine eigene Art von Kategorie, die man loben kann an ihm als Schauspieler, als die Art, wie er sich committet. Aber es gibt eben auch eine Phase in Tom Cruise' Karriere, wo er klar eher Richtung Dramen gegangen ist und ja, Filme gemacht hat, in denen er eigentlich nicht der Held ist und in denen er nicht so positiv dasteht unbedingt. Und diese Filme sind gerade das, was die Leute, die Tom Cruise nicht mögen als Schauspieler, oft nicht gesehen haben. Das ist kein Vorwurf im Sinne von, ja, was seid ihr für Idioten? Das ist einfach, das sind Filme, die auch ein bisschen untergegangen sind in der Popkultur. In der Allgemeinen, so für Filmfreaks, so ist es natürlich überhaupt kein Geheimtipp, was ich da so nenne. Aber sowas wie Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick, das haben halt viele Leute nicht gesehen, weil das ist halt ganz klar im Filmkunstbereich zu verordnen. Das ist kein so zugänglicher Film auch unbedingt. Das heißt, wenn man den guckt, das muss man schon sehr bewusst wollen. Das ist auch nicht so, die sind dann oft auch nicht gar nicht so leicht zu ja, verarbeiten, diese Filme, im Sinne von, dass sie halt einfach unkonventioneller daherkommen. Und langer Rede, kurzer Sinn, Magnolia ist einer dieser Filme, die ich da meistens nenne oder die ich nennen würde, um zu sagen, hey, hier ist ein ganz klares Pro-Argument dafür, dass Tom Cruise als Schauspieler eine gewisse Bandbreite hat. Ich vertrete auch immer die Meinung, dass nicht jeder Schauspieler alles kann. Und Tom Cruise auf gar keinen Fall ist der in allem gut und ist für alles geeignet. Die Filme, die ich nennen würde oder seine besten Filme, sind vor allem Filme, in denen er nicht positiv dasteht, sondern seine Figur tatsächlich was Arrogantes und was Überhebliches an sich hat. Und das kann er aber richtig gut. Und das hat nichts damit zu tun, ob er das im echten Leben ist, sondern er ist einfach tatsächlich besser darin, den Unsympathen zu spielen, finde ich. Ich finde trotzdem, dass er ein gewisses Charisma hat. Ich finde ihn in den Mission Impossible-Filmen nicht fehlbesetzt zum Beispiel. Aber ich mag ihn am meisten eigentlich, wenn er, ja, komplexe Figuren spielt, die nicht einfach nur Helden sind, sondern die so ein bisschen, ja, einen Fehler haben. Manchmal auch einen sehr deutlichen Fehler. Und Magnolia ist einer von diesen Filmen, wo das, ich würde bis heute sagen, besser besetzt wurde Tom Cruise nie. Ich finde, hier ist er wirklich perfekt besetzt. Aber dann tue ich dem Film ganz viel Unrecht, wenn ich jetzt nur über Tom Cruise spreche. Denn es ist ein ganz klar großes Ensemble, dieser Film. Es ist ein Episodenfilm, das heißt, es gibt viele kleine Geschichten, die zusammenlaufen. Und die jetzt zu erklären, am meisten Sinn macht es wahrscheinlich einfach, die Figuren zu nennen, die in diesem Film eine Rolle spielen. Und dadurch ergibt sich automatisch, worum dieser Film geht und ja, was das Ganze soll. Und das sind jetzt mal die zentralen Figuren. Also zum einen haben wir in diesem Film einen alten sterbenden Mann, der hat Krebs, Lungenkrebs. Er liegt auf seinem Sterbebett. Das ist Earl Partridge. Earl Partridge war früher TV-Produzent und hat einen privaten Pfleger, der ihm bei ihm ist. Dieser Pfleger, das ist Phil Palmer, gespielt von Philip Seymour Hoffman, um jetzt mal einen der bekannten Namen zu nennen. Philip Seymour Hoffman habe ich in diesem Podcast, glaube ich, schon ein paar Mal gelobt. Philip Seymour Hoffman ist für mich einer der besten Schauspieler, die ich überhaupt je gesehen habe. Leider ist Philip Seymour Hoffman ja auch vor einigen Jahren verstorben. Die meisten werden ihn wahrscheinlich vom Gesicht her kennen, wenn sie an die Hunger Games denken. In den Filmen ist er dieser, ich weiß seinen Namen tatsächlich nicht mehr in den Filmen, aber er ist dieser eine Mentor-Typ für Katniss Everdeen, der so ein doppeltes Spiel spielt, also der den Widerstand dann auch anführt. Und im letzten Teil ist er auch schon nicht mehr richtig drin, weil da ist er verstorben. Und deswegen musste man ihn da so geschickt rausschreiben aus der ganzen Situation. Jedenfalls ist Philip Seymour Hoffman ein ganz großartiger Schauspieler für mich immer gewesen. Und hier spielt er eben den Pfleger von diesem alternden Fernsehmogul. Und ja, der muss sich um Folgendes kümmern. Und zwar erzählt ihm dieser alternde Mann auf seinem Sterbebett, so in seinen letzten Zügen, er ist ziemlich schwach schon, erzählt er ihm von seinem Sohn und erzählt, dass er noch einen Sohn irgendwo da draußen hat, den er gerne nochmal sehen möchte. Und dieser Pfleger sagt sich, okay, das ist ein sterbender Mann, ich muss zumindest versuchen, diesen letzten Wunsch zu erfüllen und versucht, diesen Sohn ausfindig zu machen. Dieser Sohn wiederum ist natürlich mittlerweile erwachsen und das wiederum ist Tom Cruise. Tom Cruise in diesem Film als die Rolle des Frank T.J. Mackey. Und Tom Cruise' Rolle in dem Film ist insofern sehr, sehr unsympathisch. Denn was er tut, und wie gesagt, das ist Ende der 90er, da war das, glaube ich, noch nicht für alle so präsent, wie es heute ist. Tom Cruise ist im Grunde ein Pickup-Artist. Also er ist ein Typ, der anderen Leuten in Seminaren erklärt, wie man Frauen abschleppt und wie man das Ganze wirklich ganz systematisch macht, ohne den Leuten beizubringen, hey, werd ein besserer Mensch oder tu doch dies und dies. Das kommt gut an bei Frauen, aber sei auch wirklich so. Also er versucht nicht, Menschen zu verbessern, sondern er bringt Männern nur bei, wie sie Sachen heucheln können und wie sie sich so verstellen können, dass sie die Frauen ins Bett kriegen und um mehr geht's nicht. Und er ist da sehr offen und sehr direkt und er ist ein absolutes Arschloch in der Hinsicht. Das ist, man kann das gar nicht anders diskutieren. Ich glaube, sein erster großer Satz in dem Film ist einfach nur Respect the cock and tame the cunt. Ich glaube, das ist sein allererster Satz im Film, in dem er sehr episch inszeniert wird. Und er passt so perfekt. Also er hat auch seine Haare so komisch zurückgebunden. Ich kann auch diese Frisuren seitdem nie wieder neutral sehen. Ich muss immer an ihn denken und einfach automatisch an so ein bisschen so einen überheblichen Vollidioten. Und ja, das ist seine Berufung, das macht er. Und ja, dieser Pfleger versucht, über Umwege an diesen Typen ranzukommen und zu sagen, hey, du hast hier immer noch einen Vater und der stirbt und der wird dich gerne nochmal sehen, weil eindeutig scheint die Beziehung zwischen den beiden, ja, gehemmt, weil ja, auch der Pfleger nie was von diesem Sohn wusste. Also der kam nie vorbei oder so. So, und jetzt muss man kurz noch ein bisschen zurückspringen. Dieser sterbende Mann auf dem Bett, Earl Partridge, der hat auch eine Frau, eher eine recht junge Frau, und zwar Julianne Moore. Wie gesagt, das ist Ende der 90er, da war Julianne Moore auch nochmal 20 Jahre jünger. Und also man merkt einen ganz krassen Altersunterschied. Es steht sofort im Raum, ist das die große Liebe oder hat sie ihn wegen dem Geld geheiratet? Das erklärt dann der Film auch weiter, was ihre Motive sind und auch ihre Geschichte wird erzählt. Also wie sie damit umgeht, dass er stirbt und sie sich eben fragt so, ja, war ich eine gute Ehefrau beziehungsweise war ich hier mit den richtigen Intentionen dabei oder habe ich diesen Mann nur ausgenutzt? Und das ist so ihre Geschichte, um die es auch geht und das alles wird so unabhängig voneinander tatsächlich erzählt. Und eine weitere Figur, die dann auch noch eine Rolle spielt, ist der Moderator Jimmy Gator. Und Jimmy Gator moderiert die Show What Do Kids Know. Der ganz grobe Zusammenhang zwischen dieser Show What Do Kids Know und den Figuren, die ich bisher vorgestellt habe, ist, dass Earl Partridge, der alternde Fernsehmogul, der auf dem Sterbebett liegt, eben war Fernsehproduzent. Und er hat eben unter anderem What Do Kids Know produziert, diese Show erfunden oder mitgewirkt. Das sehen wir aber auch nur in einer kleinen Einstellung im Film. Das ist so der ganz lose Zusammenhang an der Stelle. Jedenfalls, diese Show dreht sich darum, dass drei Kinder gegen drei Erwachsene antreten und Fragen beantworten müssen. Und das sind echt schwere Quizfragen. Also ich finde es auch so witzig, wie man sieht dann sehr viele Beispiele im Film. Und das sind so Fragen, manchmal, wo ich mir denke, wie soll das irgendwer überhaupt wissen? Aber einer weiß all diese Antworten, und zwar Stanley. Stanley ist eins der Kinder, ein Kinderkandidat. Auch ein sehr guter Schauspieler, muss ich sagen, vor allem für sein Alter. Jeremy Blackman heißt der Kerl, der gute Stanley. Ich habe diesen Jungen nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob er jemals nochmal geschauspielert hat. Hätte er vielleicht mal machen sollen. Ich fand ihn eigentlich ziemlich gut in dem Film, vor allem dafür daran gemessen, dass Kinderdarsteller oft nicht so gut sind und vor allem nicht, wenn sie schwierige oder dramatische Rollen haben. Und Stanley hat auf jeden Fall eine schwierige Rolle, denn er ist eindeutig das Wunderkind in dieser Show. Er weiß fast alles und er hält die ganze Show am Laufen. Und man merkt sofort, dass sein Vater irgendwie teilnahmslos ist und ihn ziemlich benutzt und ausnutzt für diese Show. Und all das wird in diesem Film behandelt. Also das ist so die Geschichte von Stanley, wie er mit diesem Druck, den Erwachsene ihm auflegen, wie er damit umgeht und ob er daran scheitert oder eben nicht. Und dann haben wir eben diesen Moderator dieser Show, Jimmy Gator. Philip Baker Hall spielt ihn auch, ein sehr guter Schauspieler. Und ja, der Film hat generell einige Doppelungen drin. Und zwar Jimmy Gator, dieser Moderator, hat auch Krebs. Und das gibt es in dem Film eben immer wieder, dass manche Figuren sich so ein bisschen gleichen. Und der versucht, also der hat in dem Fall Knochenkrebs, und ja, der versucht im Grunde nochmal mit seiner Tochter in Kontakt zu kommen, die ebenfalls, ja, da ist eben ebenfalls die Bindung sehr gestört. Also man merkt schon diese Parallelen. Und in dem Fall ist es so, dass er tatsächlich seine Tochter aufsucht. Seine Tochter in dem Fall, jetzt muss ich aber nochmal nach dem Namen gucken, weil das war echt ein bisschen schwierig, die mir alle rauszuschreiben. Claudia, genau. Claudia ist die Tochter von diesem Moderator Jimmy. Und man merkt, also er besucht sie am Anfang des Films und man merkt sofort, das ist eine ebenfalls sehr gestörte Beziehung. Sie schmeißt ihn raus aus der Wohnung, sie will nichts mit ihm zu tun haben. Und damit treten wir dann ein in das Leben von Claudia und was die eigentlich so macht. Claudia wiederum nimmt sehr viel Drogen. Sie nimmt jeden Tag, schnupft sie sich alles Mögliche durch die Nase rein und fristet so ihr Leben, bis dann letzten Endes ein Polizist zu ihrer Wohnung gerufen wird, weil sie sehr laut Musik hört und die Nachbarn sich Sorgen machen. Und dieser Polizist ist Jim Carrey, gespielt von John C. Reilly. John C. Reilly ist ein Schauspieler, der vielleicht vom Namen auch wieder nicht sofort ein Bild abruft, aber man hat den sicher schon mal gesehen. John C. Reilly ist in so gut wie jedem Film gefühlt. Und viele, glaube ich, kennen ihn eher in albernen Rollen. Also ich habe im letzten Podcast erst einige Filme von Adam McKay vorgestellt, sehr alberne, überdrehte Komödien. Und in diesen ist John C. Reilly meistens mit dabei. Und er spielt dort immer wirklich komplette Vollidioten und macht das mit Bravour. Und hier spielt er ganz klar auch wieder einen liebenswerten, auch ein bisschen tollpatschigen Typen. Aber es ist auf jeden Fall eine ernsthafte Rolle. Er ist eben dieser Polizist, und der nimmt seinen Job sehr, sehr ernst und scheint eben auch recht einsam zu sein. Ja, und eines Tages wird er dann zum Apartment von Claudia gerufen und kommt mit ihr in Kontakt. Und dann steht so eine ganz zerbrechliche und wackelige Love-Story irgendwie. So, das ist so ihre Geschichte. Und das wären an sich alle Figuren, aber es gibt noch eine letzte. Und zwar gibt es noch das Quiz-Kid Donny Smith. Und zwar gibt es diese Show What Do Kids Know schon ewig, schon jahrzehntelang. Und vor vielen Jahrzehnten war ein anderer Junge sehr, sehr gut in dieser Show, ähnlich wie Stanley. Und das war Donny. Und Donny wird gespielt von William H. Macy. Das ist ein Schauspieler. Man sollte wirklich sich mal was mit William H. Macy anschauen. Jeder sollte das machen, weil es auch wirklich ein unfassbar guter Typ ist. Eben, und der spielt dieses Quiz-Kid, der mittlerweile 40 Jahre alt und ist ja ziemlich kaputt scheinbar. Sein ganzes Leben ist irgendwie ja nicht so verlaufen, wie er meinte oder wie er wollte. Seine Eltern haben ihn damals sehr ausgenommen, auch in dieser Show. Haben das ganze Geld eingestreicht, was er dort gewonnen hat. Und im Grunde sucht er nur Liebe. Er ist sehr verzweifelt und arbeitet in so einem, in einem Laden für, ich glaube, die verkaufen alles Mögliche. Die verkaufen irgendwie Betten und Elektronik und schieß mich tot. Und da ist er halt einfach nur noch Verkäufer. Der Besitzer hat ihn angestellt, weil er eben mal bekannt war als dieses Quiz-Kid aus dieser Show. Und alles läuft nicht so gut. Und das Einzige, woran sich Donny noch hält, ist, in einer Bar himmelt er den Barkeeper an, der sehr groß und muskulös ist. Und der hat eine Zahnspange. Und deswegen sagt sich Donny, ich brauche auch eine Zahnspange, ich muss irgendwie an diesen Typen rankommen, ich muss irgendwie mit ihm connecten. Und er ist, ja, er ist wirklich ein armer Wicht, das kann man schon so sagen. Donny ist, glaube ich, kein sehr glücklicher Mensch und ja, macht dann auch noch viel falsch auch noch. Also das sind so die Figuren, das ist so das Gesamte, worum es geht. Jede Geschichte verläuft auch sehr unterschiedlich, es gibt sehr unterschiedliche Schwerpunkte auch, worum es in diesen Geschichten geht. Was man auf jeden Fall ganz klar sagen kann, war, ist, allein schon das Opening hat mich immer gefesselt. Ich fand das Opening immer großartig von Magnolia, und zwar wird ganz am Anfang schon der ganze Film dreht sich um absurde Zufälle und Dinge, ja, wie Dinge zusammenspielen und ja, sich einander beeinflussen, ohne dass man denkt, dass das möglich wäre. Oder in der Regel davon ausgeht, dass das absurde Zufälle wären und das kann doch gar nicht sein. Und genau das ist das Thema dieses Films, wie all diese Figuren zusammenhängen und irgendwie teilweise auch Einfluss auf das Leben des jeweils anderen haben, ohne morgens mit diesem Gedanken aufgestanden zu sein, ohne bewusst gesagt zu haben, heute tue ich dies und jenes. Und werde dadurch das Leben von jemand anderem verändern. Und das Opening von Magnolia ist schon einfach großartig, weil es genau darum geht. Es werden einige Urban Myths erzählt. Also unter anderem, das ist jetzt kein großer Spoiler, das sind in den ersten 5 Minuten, so gab es mal einen Waldbrand. Und bei dem Waldbrand mussten halt diese Wasserflugzeuge, haben dann immer so Wasser aus so einem See geholt, um eben dieses Wasser dann über dem brennenden Wald abzulassen. Und dabei haben sie einen Taucher erwischt. Und dann gab es einen toten Taucher, der irgendwo in so einem Baum hing. Und dieses Opening, das hat mich immer, ich finde, das ist so perfekt, weil es einen super triggert und man richtig Bock hat dann auf diesen Film. Was man allerdings zu diesem Film sagen sollte, ist, das Opening triggert einen sehr, sehr stark. Aber das ist ein 3-Stunden-Film. Magnolia ist wirklich nicht kurz. Paul Thomas Anderson, der Regisseur, sagt mittlerweile auch, er würde ihn kürzen, er würde Stellen rausnehmen. Und ganz klar kann man Sachen rausnehmen bei Magnolia. Also natürlich rein, was den Plot angeht, gibt es Punkte, die man streichen kann. Aber ich fand immer, dass Magnolia am meisten dadurch glänzt, dass er einfach so, ja, dahin verläuft. Also, dass er nicht so diesen harten Spannungsbogen unbedingt hat, sondern dass er all diesen Figuren viele Szenen gibt, um echte Persönlichkeiten zu werden, sodass wir die wirklich kennenlernen und dass wir auch verstehen, wie sie ticken und was sie bewegt. Und das macht er vor allem durch, und dafür ist Paul Thomas Anderson bekannt, durch viele lange Tracking-Shots. Tracking-Shots wieder, das sind so Plansequenzen, das heißt, die Kamera schneidet nicht, sondern verfolgt Figuren sehr, sehr lange. Und das ist ein Markenzeichen von Paul Thomas Anderson. Das macht er in vielen seiner Filme. Er macht sich selbst darüber auch manchmal lustig beim Making-of und erzählt, dass er auch wieder sich fragt, wie lang sein Film wohl wieder werden wird und wie lang einzelne Szenen sein werden. Und das ist aber wirklich technisch einfach unglaublich gut gemacht. Also jeder hat jetzt vielleicht dieses Jahr so ein bisschen damit Kontakt gehabt mit diesem Thema Plansequenzen durch Filme wie 1917, wo es lange Szenen gibt und alles muss perfekt choreografiert sein und durchgeplant sein. Und Paul Thomas Anderson macht das auch schon ewig. Also eben, wie gesagt, der Film ist 20 Jahre alt und das ist nicht sein erster. Und ich liebe das in seinen Filmen, weil die auch immer so richtig durchgewuselt sind, diese Plansequenzen. Die Kamera ist ununterbrochen in Bewegung. Also es sind immer Kameramänner, die diese Kamera durch die Gegend schleifen müssen wie sonst was. Und wir laufen durch den Trubel von Fernsehproduktionsstudios und ganze Straßenzüge entlang und das alles immer ohne Schnitt. Und jeder Schauspieler muss an seiner Position sein und muss das dann auch noch wirklich gut spielen. Und es macht echt Spaß. Aber dieser Film hat auch unfassbar viele Tracking-Shots, muss man echt sagen. Gerade der Anfang schon, wenn man alle Figuren kennenlernt. Es gibt so viele Kamerafahrten, wo an eine Figur rangefahren wird. Also wenn ihr einfach den ersten 10 Minuten jedes Mal trinkt, wenn ein starker Zoom auf eine Figur kommt, dann seid ihr einfach nach 10 Minuten fertig. Also bei einem Trinkspiel, sage ich mal. Aber wie gesagt, technisch sehr, sehr eindeutig auch sein Stil und auch technisch einfach sehr, sehr gut gemacht. Also diese Tracking-Shots, die sind toll. Und vor allem sind sie nicht so... Sie sind nicht unbedingt flashy in der Hinsicht, wie es zum Beispiel ein 1917 ist, wo in der Szene extra dann auch viel Bombastisches passiert, um den Zuschauer so ja, diese Frage aufzuwerfen, oh, wie haben sie das jetzt gemacht? Sondern diese Tracking-Shots vermitteln halt super schnell das Empfinden und die Wahrnehmung von einzelnen Figuren, indem wir einer einzelnen Figur sehr lange folgen und dadurch sehen, wie ihr Leben, wie hektisch zum Beispiel ihr Leben ist, gerade wenn es um die Quizshow geht und einzelne Figuren in dieser Show. Also diese Tracking-Shots sind großartig, musste ich einfach mal ganz klar nennen. Das Opening macht super viel Spaß. Aber wie gesagt, ein 3-Stunden-Film. Was dem aber hilft, ist, dass Paul Thomas Anderson diesen Film immer sehr stark mit Musik auflädt. Manchmal zu stark, das habe ich auch jetzt gemerkt, das ist mir damals nicht so aufgefallen. Manchmal benutzt er zu viel Hintergrundmusik, also gar nicht richtige Tracks, sondern manchmal ist es einfach, manchmal wäre weniger mehr. Das ist auch ein Problem, was ich bei Martin Scorsese für mich persönlich oft erkenne, dass er in seinen älteren Filmen zu viel Musik benutzt. Auch dann zum Beispiel, wenn Leute Dialogszenen haben und dann sehr viel Musik drüber gelegt wird, sodass ich halt, dadurch wird der Dialog für mich manchmal so ein bisschen abgeflacht und die Szene bekommt weniger, ja, schauspielerische, ja, Komplexität, weil diese Musik das Ganze alles so ein bisschen überschallt. Und das macht dieser Film auch. Aber dieser Film hat auch einen unfassbar tollen Soundtrack, muss ich wirklich sagen. Also für mich war das die Begegnung mit Amy Mann, das ist eine Musikerin, die mit Paul Thomas Anderson auch tatsächlich befreundet ist und teilweise auch wirklich Songs für diesen Film exklusiv gemacht hat, aber eben auch vorher schon Musikerin war und er benutzt viele ihrer Lieder auch, die sie auch schon vorher gemacht hat. Und generell ist es einfach ein starker Soundtrack. Also es kommen viele klassische Popsongs auch vor und das macht einfach tatsächlich immer sehr, sehr viel Spaß bei Paul Thomas Anderson, weil er oft Dramen macht. Aber in diesen Dramen, gerade durch den poppigen Soundtrack oder durch auch sehr klassisch filmisch inszenierte Szenen eben mit langen Musiksequenzen, dadurch lockert er auch diese Länge zum Beispiel auf. Also diese 3 Stunden von Magnolia fühlen sich für mich nicht wie 3 Stunden an. Der Film nimmt sich Zeit und der Film ist auch hat sehr viele ruhige Szenen an vielen Stellen. Aber für mich hat es nie Längen, weil es eben durch diese Musikeskapaden auch sowas Kapitelhaftes hat. Und dann immer viel Abwechslung reinkommt. Es gibt auch einige Schauspieler, die man vielleicht heute kennt, die in diesem Film noch ganz kleine Rollen haben, so ganz im Hintergrund. Also Clark Gregg, mein Gott, ist auch in einer Szene drin. Der ist zum Beispiel jemand, der beim Fernsehstudio mitarbeitet, bei der Produktion der Show. Clark Gregg ist Phil Coulson in den Marvel-Filmen, Agent Coulson, den alle heute feiern. In diesem Film ist er einfach mega random, in 2 Szenen sieht man ihn kurz. Und das fand ich auch super lustig, wie man solche Leute nebenbei sieht. Patton Oswalt auch, ist heute ein bekannter Comedian. Viele kennen ihn auch aus King of Queens. Und der ist in diesem Film auch eine ganz kleine Szene ganz am Anfang. Er spielt den Taucher, von dem ich vorher erzählt habe. Und ja, das fand ich alles super großartig, wie viele bekannte Schauspieler auch in diesem Film einfach dabei sind. Also auch die Frau von Earl Partridge, Julianne Moore, ist einfach großartig. Das ist das Tolle auch an Paul Thomas Anderson. Er hat direkt vor diesem Film hat er Boogie Nights gemacht. Das ist ein Film, der über die Pornoindustrie geht und wie ein neuer Darsteller, den noch keiner kennt, groß rauskommt in dieser Szene. Und auch da hat er diese Mischung aus Dramatik und aus Humor. Und dieser Film war so erfolgreich, dass New Line Cinema, seine Produktionsfirma, gesagt hat, du, Paul, was auch immer du machen willst, wir produzieren es. Mach's einfach mal. Und solche Blanko-Schecks gibt es heute eh, glaube ich, fast gar nicht mehr. Und er hat sich auch selber gedacht, also okay, in diese Position komme ich so schnell nicht wieder. Dann mache ich jetzt einfach mal. Und das merkt man. Magnolia ist wirklich ein sehr eigener Film insofern, dass er eben nicht unbedingt eine klassische Moral verfolgt, auch nicht eine klassische Botschaft am Ende mitgeben will, sondern es ist sehr viel Interpretatives mit dabei. Der Film hat auch extrem viele Verweise auf die Bibel Und das macht Paul Thomas Anderson öfters, aber er hat nicht, es sind keine religiösen Filme in dem Sinne. Also er will jetzt nicht irgendwie religiöse Botschaften als positiv verkaufen oder so. Aber ohne den Film zu spoilern hier, sagen wir mal so, Exodus wird schon behandelt in Magnolia. Und glaube ich, in jedem verdammten Zimmer in diesem Film findet man irgendwo ein Bild von einer Magnolie oder man sieht eine tatsächlich echte Magnolie irgendwo stehen. Also es ist sehr viel Symbolkraft dabei und sehr viel Message potenziell, aber man kann sich das selber auslegen. Das ist auch, glaube ich, der Vorteil durch diese vielen Figuren und durch diese sehr unterschiedlichen Lebenskonzepte. Man kann die alle für sich selbst interpretieren und auch bewerten, aber er lebt einem nicht klar vor, wie man das zu beurteilen hat. Und natürlich ist jede dieser Figuren auch durch diese Länge komplex. Also selbst ein Tom Cruise, der eben eigentlich eine unsympathische Figur spielt als dieser Pickup-Seduce-Artist-Typ da, ganz, ganz schlimm, würde man überhaupt nicht mögen. Und trotzdem wird seine Figur, bekommt so viel Raum, dass er trotzdem komplex ist. Nicht unbedingt sympathisch, aber zumindest so, dass man sagt, okay, du bist schon ein komplexer Mensch und du hast sicher teilweise auch Gründe für dein Verhalten oder wie du drauf bist. Das macht es nicht okay und das macht es nicht richtig. Aber zumindest kann ich mich versuchen, dort reinzudenken. Und das ist ein großer Vorteil, den ein Film mit dieser Länge halt dann haben kann. Ich finde Magnolia wirklich großartig. Für mich ist er auch gut gealtert. Er ist jetzt wirklich 20 Jahre alt. Der Soundtrack ist killer. Also der macht einfach die ganze Zeit Spaß. Es gibt im Film sogar dann mal irgendwann eine Szene, in der tatsächlich ein ganzer Song in voller Länge läuft. Und so viel mal vorab als Teaser, das kann man schon sagen, die Darsteller im Film singen plötzlich mit. Und sowas, das kriegt man halt nicht oft. Das sind genau diese weirden Filme und diese strangen Entscheidungen, die man in Mainstream-Filmen nicht unbedingt kriegt, weil sie unsicher sind, weil nicht klar ist, was soll das jetzt hier? Hat das eine ganz klare Aussage oder ist das in irgendeiner Form vielleicht verwirrend für den Zuschauer? Sollten wir es dann besser nicht machen? Und das einfach auch so, gerade Filme von Paul Thomas Anderson trauen dem Zuschauer halt auch zu, hey, make up your own mind, so denk drüber nach, überleg dir, was das bedeutet, ich habe eine Idee, aber ich werde sie dir nicht vorkauen und ich traue dir auch zu, dass du mal eine 4-Minuten-Sequenz verstehst, in der Schauspieler plötzlich vor sich hin singen, ohne dass es ein Musical ist, sondern die Leute singen den Text einfach mit, der im Hintergrund läuft. Und ja, solche Sequenzen hat dieser Film sehr viel, die Figuren sind auch alle natürlich ein bisschen überzeichnet, also teilweise, also Tom Cruise ist es am deutlichsten, dadurch, dass er eben diese sehr negative Rolle hat, wirkt seine Figur natürlich sehr unrealistisch manchmal und sehr, sehr überdreht. Aber der Film betont immer wieder, ja, ihr würdet es nicht glauben, wenn es in einem Film vorkommt, aber deswegen gibt es das trotzdem, solche Geschichten und solche Menschen und solche Parallelen und solche Überschneidungen. Ja, so viel mehr kann ich eigentlich gar nicht unbedingt sagen zu Magnolia. Ich finde ihn wirklich großartig, ist für mich gut gealtert. Klar, es gibt ein, zwei Stellen, wo ich auch meine Meinung ändere und bin auch immer dafür offen, dass manche Sachen mir auch gar nicht mehr so gut gefallen würden. Wie gesagt, beim Magnolia der größte Kritikpunkt für mich war jetzt bei dem wiederholten Male, dass manchmal zu viel Soundtrack drin ist und nicht Soundtrack im Sinne von richtigen Songs, weil die, finde ich, sind extrem gut gesetzt von Amy Mann, sondern eher so, ja, normal komponierte Hintergrundmusik. Manchmal ist es mir zu viel und dann ist es aber auch sehr erleichternd, wenn er dann so im zweiten Drittel des Films mal Stellen findet, wo es wirklich komplett still ist und man einfach nur die Schauspieler sieht. Und wie sie, ja, schauspielern. Auch da nochmal ein letztes Mal auf Tom Cruise zurückzukommen, ein letztes Pro-Argument für seine schauspielerische Leistung hier mal. Nehmt nicht meine Worte dafür oder glaubt nicht mir. Glaubt Philip Seymour Hoffman, ein Schauspieler, der so gut ist wie kaum ein anderer, der auch einen Oscar gewonnen hat für seine Darbietung. Nicht in dem Film, aber an sich für Capote. Und es gibt eine Szene zwischen Tom Cruise und ihm. Und Tom Cruise muss in dieser Szene sehr, sehr traurig sein und eine sehr dramatische Szene spielen. Und es hat nicht so richtig funktioniert mit dem Dialog, den Paul Thomas Anderson ihm gegeben hat und den Anweisungen. Und dann hat er ihm eigentlich nur gesagt, hey, denk dran, wie dein Vater gestorben ist und versuch mal, lass das mal an dich ran. Und Philip Seymour Hoffman ist in dieser Szene auch anwesend, eben als dieser Pfleger. Und ja, hat im Grunde auch darauf zu reagieren. Und natürlich ist es eine traurige Szene. Aber wenn ihr den Film gucken solltet und ihr seht, wie Tom Cruise in dieser Szene abgeht, und ihr seht dann den nächsten Schnitt auf Philip Seymour Hoffman als den Pfleger. Das ist nicht gespielt. Das hat er selber dann erzählt. Ihn hat es so mitgenommen, wie Tom Cruise sich darauf eingelassen hat und wie er das gespielt hat, dass das, was bei ihm dann ausgelöst wurde, ist nicht mehr gespielt. Sondern er stand dann einfach wirklich da und war völlig fertig. Und ja, das mal als Argument, dass dieser Typ schon was kann. Man kann ihn ansonsten auch, also es ist auch okay, wenn man ihn als Schauspieler nicht mag. Es ist auch in Ordnung, wenn man diese Filme von ihm nicht mag. Aber ich würde immer jedem empfehlen, wenn man jemanden so abstempelt oder so einordnet, guckt euch mal die Bandbreite von Leuten an. Also gerade jemand wie Tom Cruise, der auch wirklich seit so vielen Jahrzehnten jetzt Filme macht, es ist nicht fair, jemanden dann nach den letzten 5 Filmen zu beurteilen, in denen er drin ist. Und Magnolia ist einer von denen, die ich jetzt besprechen wollte. Eventuell bespreche ich noch die ein oder zwei anderen Filme, die für mich zeigen, dass Tom Cruise sehr wohl wandlungsfähig ist und vor allem auch ja, sehr, sehr interessante und unterschiedliche Filme gemacht hat und deswegen nicht immer in derselben Schublade steckt. Viele mögen ihn ja zum Beispiel auch in Tropic Thunder, weil er da was ganz anderes spielt. Und das muss man ihm schon zugutehalten, dass er ja Risiken eingeht und dass er nicht umsonst vielleicht auch mit teilweise den größten Regisseuren unserer Zeit gedreht hat. Und in diesem Sinne überlege ich, ob ich nicht auch Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick bespreche. Und dann habe ich auch noch ein, zwei andere Sachen von ihm, die ich noch nicht verraten will, die vielleicht auch viele Leute nicht gesehen haben und die zeigen, dass er durchaus mehr drauf hat. Aber wie gesagt, nochmal unterm Strich, alle Schauspieler sind großartig, es ist hier eine mega gute Besetzung vorhanden. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, Paul Thomas Anderson, eventuell mache ich auch von dem einige Filme noch, weil das eben auch ein Regisseur ist, der vielleicht nicht vielen bekannt ist. Vor allem Leute, die einfach ja eher so Filme mitbekommen, die halt viel beworben werden, die in den Kinos laufen, die auf Netflix groß beworben werden. Und Paul Thomas Andersons Filme gehören nicht dazu. Also behaltet den auch mal im Blick, das ist ein wirklich guter Regisseur. Guckt euch Filme an von Leuten, die ihr nicht kennt. Guckt euch Sachen an, die nicht vertraut wirken, wo ihr nicht wisst, was ihr damit bekommt. Manchmal geht es auch schief, aber das Schlimmste, was passiert ist, dass man mal 2 bis 3 Stunden Lebenszeit dafür opfert, einen Film zu gucken, der vielleicht nicht mega gut war oder der nicht überall funktioniert hat. Aber meistens bieten gerade solche Sachen mindestens ein paar Momente oder Szenen, wo man sagt, okay, das war einfach sehenswert. Und Magnolia bietet davon jede Menge. Für mich funktionieren auch diese vollen 3 Stunden tatsächlich gut. Man könnte ihn kürzen, absolut. Das wäre auch ein Film, der in 2 Stunden seine Geschichte erzählen könnte. Aber gerade die Länge finde ich tatsächlich, man muss in der richtigen Stimmung dafür sein, aber wenn man dafür in der richtigen Stimmung ist, dann ist es einfach so ein Film, der über einen hinwegspült. Und mit all seinem Hollywood-Drama natürlich auch, ja, einfach gut funktioniert. Doch, einfach sehr rund ist. Ja, das in diesem Sinne von diesem Torfhofer Podcast. Ich werde jetzt auch demnächst mal wieder versuchen, öfter Folgen zu machen. Und ja, in der Regel wird es jetzt mal auch ein bisschen, ja, wie dieser Film eben auch, ein bisschen mehr in mein Regal gehen. Und ich werde Sachen raussuchen, die, ja, vielleicht nicht jeder gesehen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.